die Templer, die Benediktiner und Hitler. Im Fischezeitalter fängt das Verschwinden der geistigen Führer des irdischen Menschen an. Es kommt zu einer Auflösung, einem tatsächlichen geistigen Massaker. Bei der Vernichtung der Katharer und der Templer gewinnt man den Eindruck, dass die Menschen nur noch ihrer eigenen Triebhaftigkeit ausgeliefert waren. Vielleicht auch schon früher, beim Verschwinden der druidischen Zivilisation. Denn die Vorhaben der Katharer finden nur in einem begrenzten Bereich des Abendlandes Erfüllung und das Phänomen der Templer ist nur ein Versuch, ein Tasten, das die völlige Verwirklichung nicht erreicht. Es dauert ziemlich lange, bis der Orden sich schließlich einer zweideutigen Umhüllung entledigen kann, die bei seiner Entstehung angenommen worden war. Er findet außerdem eine in gefährlicher Weise feindliche Umwelt vor, derer er sich mit Ausflüchten und durch Tarnung erwehren muss. Aber schließlich wird er ebenfalls vernichtet. Die Templer konnten sich wohl mit der Waffe in der Hand verteidigen, denn sie waren ja die Stärkeren, aber sie taten es nicht, weil es ihnen nicht erlaubt war, sich denjenigen, die zu führen sie beanspruchten, mit Gewalt aufzudrängen. Der Kampf ist für diese wehrhaften Mönche eine Einweihungsaskese, ein Yoga zur Überwachung der inneren Regungen, eine Disziplin der mystischen, magischen Ritterschaft, wie bei den Ismaeliten des Iran, jenes geheimnisvollen Ordens des Alten vom Berge, der durch die tiefe Bedeutung des Oberimans angeregt wird. Der Krieg dient hier weder der Eroberung noch der Bekehrung Andersgläubiger, wie man meinen konnte. Die Templer kämpfen aus Pflichtgefühl, kaltblütig wie bei einer Yogaübung, aus innerer Zucht heraus und nicht mit der Absicht, die Moslems zu bekehren. Die mythische Schlacht diente zur Befreiung der unterirdischen heiligen Erde, wobei man gleichzeitig synchronistisch gleichlaufend die Straßen für die Pilger und für die wandernden Ritter freihielt. Auch die Ismaeliten und die Assassinen kämpften aus Treue zum inneren Imam, dem geistigen Führer. Den geistigen Führer, den Alten vom Berge zu erkennen, heißt sich selbst zu erkennen. Sei mir treu und ich werde dich mir gleich machen, so heißt ihr Grundsatz. Man hat die Templer eines geheimen Abkommens mit den Ismaeliten bezichtigt, abgesehen von den immer wieder aufkommenden Kämpfen. Für die Templer wurde der Krieg so etwas, wie es in der Bhagavad Gita in Bezug auf Arjuna geschildert wird. Krishna gibt ihm den Rat, in dem großen Krieg des Mahabharatam seine Pflicht, sein Dharma, sein Karma zu erfüllen und sagt, diejenigen, die du tötest, sind in mir bereits tot. Du bist nichts weiter als mein Werkzeug. Offensichtlich hat es zwischen Templern und Katharern, obwohl sie beide in jenem 13. Jahrhundert schlimmen Angedenkens nur mit wenigen Jahren Abstand vernichtet wurden, keine Verbindung gegeben. Andererseits gab es anfänglich enge Berührungspunkte mit den Zisterzienser und den Benediktinermönchen, die bei dem Albigenser-Kreuzzug gegen die Katharer nicht eingreifen. Es sind die Dominikaner, die sich mit der Inquisition befassen. Trotzdem aber hält St. Bernhard Predigten gegen die Katharer. Der geistige Urheber des Templerordens sah in den Katharern einen Feind, ohne vorherzusehen, wohin die Templer im Laufe der Zeit gelangen würden. Das hatten sich die klugen Benediktiner wohl auch kaum vorstellen können, obwohl sie es waren, wie ebenfalls die bereits christianisierte wandernde Ritterschaft, die Gralsgesänge hier vom Heiligen Gral niederschrieben. Durch ihre Kenntnis der griechischen Texte gelangen die Benediktiner zu einer Schau, die einen tieferen Einblick in das Geheimnis der Ursprünge erlaubt. Ein Hinweis darauf findet sich noch heute im Benediktinerkloster von Lambach in Österreich, unweit der Stadt Linz, wo an mehreren Stellen das rechtsdrehende Hakenkreuz eingraviert ist. Nach Meinung von André Brissot, dem Autor von Hitler und der Schwarze Orden, ist es dort, wo Adolf Hitler bei der Betrachtung dieses Sinnbildes inspiriert wurde, als er als Knabe im Klosterchor sang. René Allot, der Autor von Hitler und die Geheimgesellschaften, nimmt das nicht an und behauptet vielmehr, dass das rechtsdrehende Hakenkreuz der Einweihungsgesellschaft Thule in München entnommen wurde. Wie wir schon sagten, versinnbildlicht dieses Zeichen die Rückkehr zum nordischen Ursprung, zum hyperboreischen Thule, die magische Verwandlung, das vierblättrige Kleeblatt mit seinem polhaften, unbeweglichen Mittelpunkt. Bedienen wir uns der im Sanskrit vorkommenden Begriffe, den Mantras, können wir den tiefen metaphysischen Sinn der zwei Swastikas erfassen als das Linksdrehende, das für den Buddhismus verwendet wird und sich in der Drehrichtung unserer jetzigen Erde und in Uhrzeigerrichtung dreht, sowie das Rechtsdrehende, vom Hitlerismus übernommene, das im vorlamaistischen Tibet verwendete Zeichen, das sich entgegen der Erddrehung bewegt, gegen die Rückentwicklung im Kali-Yuga. Das Linksdrehende ist dasjenige des Auszuges, des Verlustes des Paradieses und des sonnenhaften Zeitalters. Das Rechtsdrehende ist das der Wiederkehr. Das erste wird im Sanskrit durch die Keimsilben Hamsa, Ham und Sa, das Einatmen und das Ausatmen im normalen instinktiven Atmungsprozess des gewöhnlichen Tiermenschen des rückentwickelten Pasu. Das rechtsläufige Hakenkreuz wird mit Saham wiedergegeben, der umgekehrten, bewussten, geistigen Atmung des Virya, des halbgöttlichen Helden und des Divya oder vergöttlichten, unsterblichen Sina. Saham will ausdrücken, ich bin sie, er, sie, Lal, der Androgyn, der ganze Mensch mit einem aus Vraya geschöpften, unsterblichen Körper, der Gottmensch. Unwissenheit und Böswilligkeit haben Glauben machen wollen, dass das rechtsdrehende Hakenkreuz, wie es für den esoterischen Hitlerismus genommen worden ist, dunklen, dämonischen Kräften zugeordnet sei. Weder das eine noch das andere trifft zu. Beide versinnbildlichen sie tiefe metaphysische Vorgänge. Ich habe im Kloster Lambach Nachforschungen angestellt und habe dort ein altes Manuskript gefunden, das in altertümlichem Deutsch geschrieben war. Ich ließ es kopieren und bat, dass man es mir in neuzeitliches Deutsch übersetzte. Es sind jedoch wahrscheinlich alle Dokumente von großem Wert vorher schon durch die SS weggeholt und in ihre Ordensburgen, ähnlich den Burgen der Templer im Mittelalter, gebracht worden. Das ist selbstverständlich eine Vermutung, die sich keineswegs beweisen lässt, denn man hat im Besitze der SS-Organisation keine urkundlichen Unterlagen gefunden.